dem Rock von Cartoon und dem gelben Tuch und den Augen der schwarzen Seen. Ohne Geld und Talent und doch mit genug vom Schwarzhaar, das sie offen trug, bis hin zu den schwärzeren Zehen. Das war die Hannah Kasch, mein Kind, die Gentlemen eingeseift. Sie kam mit dem Wind und sie ging mit dem Wind, der durch die Savannen läuft. Sie hatte keine Schuhe und sie hatte auch kein Hemd und sie kannte auch keine Choräle. Sie war wie eine Katze in die große Stadt geschwemmt, eine kleine graue Katze zwischen Hölzer eingeklemmt, zwischen Leichen in die schwarzen Kanäle. Sie wusch die Gläser vom Absinth, doch nie sich selber rein. Und doch muss die Hannah Kasch, mein Kind, auch rein gewesen sein. Sie kam eines Nachts in die Seemannsbar mit den Augen der schwarzen Seen. Da traf sie Jay Kent mit dem Maulwurfshaar, den Messer Jack aus der Seemannsbar, und der ließ sie mit sich gehen. Und wenn der Wüste Kent den Grind sich kratzte und blinzelte, dann spürte die Hannah Kasch, mein Kind, den Blick bis in die See. Sie kamen sich näher zwischen Wild und Fisch und sie gingen vereint durchs Leben. Und sie hatten weder Bett noch Tisch und hatten selber nicht Wild noch Fisch und keinen Namen für die Kinder. Solang man geht durch Schnee und Wind, bis das man nicht mehr kann, solang ging die Hannah Kasch, mein Kind, mit ihrem lieben Mann. Und der Sheriff sagt, dass er ein Schurke sei, und die Milchfrau sagt, er geht krumm. Sie aber sagt, was ist dabei, er ist mein Mann und sie war so frei und sie blieb bei ihm darum. Und wenn er hinkt und wenn er spinnt und wenn er ihr Schläge gibt, es fragt die Hannah Kasch, mein Kind, doch nur, ob sie ihn liebt. Ein Dach war da, wo die Wiege war, und die Schläge schlugen die Eltern, und sie gingen zusammen Jahr für Jahr aus der Asphaltstadt in die Wälder gar und in die Savanne aus den Wäldern. Ob Schneewind pfeift, ob Regen rinnt, es erfaucht die Savanne. Es ging die Hannah Kasch, mein Kind, nun mal mit ihrem Mann. Kein Kleid war so arm, wie das ihre war, und es gab keinen Sonntag für sie, keinen Ausflug zu dritt in die Kirschtortenbar und keinen Weizenfladen im Kar und keine Mundharmonie. Und war jeder Tag, wie alle sind, und gab's kein Sonnenlicht, es hatte die Hannah Kasch, mein Kind, die Sonne stets im Gesicht. Er stahl wohl die Fische, das Salz stahl sie, so was, das Leben ist schwer. Und wenn sie die Fische kochte, sie, dann sagten die Kinder auf seinem Knie den Katechismus her. Durch 50 Jahre in Nacht und Wind, sie schliefen in einem Bett. Das war die Hannah Kasch, mein Kind, Gott mach's ihr einmal wett. Durch 50 Jahre in Nacht und Wind, sie schliefen in einem Bett. Das war die Hannah Kasch, mein Kind, Gott mach's ihr einmal wett.